Bombe. Karlsruhe represent. Howie, wo ist die Bombe? Brei, halt die umenche vremena, za motaj bom. Fick die Polizei, lass es einfach sein, verdammt. Može. 7-6, Digga. Motam Bombe, smoking red. Ihr Freaks bekommt die Action ab auf Beats und zwei Tabletten. Ob und wann es ernst wird, Homie, liegt in meinem Ermessen. Du kannst dich widersetzen, lieber niemand stressen. Jetzt baller ich den Blues direkt gezielt in eure Fressen. Spiele mit den Texten in der Liga mit den Besten. Keine Realness bei MCs und ziemlich viele wollen sich messen. VIP, Coca-Loge, Tri, Vodka-Cola, Street, wie du siehst, mit den G's, Motan Bombe. Drei Mission, nicht zerfickt das Geschäft. Haze, der Einzige in der Clique, der Rap. Seit ich euch zeige, wie man's bitte, zeigt ihr Ficker Respekt. Auf Hammer Beats, auf Baba Weed und einen bisschen Flex. Digga, gib Check, wenn du unten bist. Mit unserer Mucke oder wundert's dich. Plötzlich wird es runter in der Unterschicht. Halten zusammen, schmeißen Fluss in den Pott. Mit der Crew und mit Kopfrock, bloß für den Block. Kopfnussmusik, komm und top, was du siehst. Was du hörst, was dich stört, was du trotzdem so liebst. Homie, wie? Ich mach's, weil ich die Scheiße kann. Ich mach's, weil da kommt keiner ran. Lass es einfach sein, verdammt. Ich bin Haze, dreh Jays mit der Clique, smoking red papes. Bisschen Mary Jane in der Mitte, spitte Parts für alle Chabos. Egal ob Kanaks oder Schwabos, Mittelfinger, Baba oder Glashof. Fick die Polizei, Kameras am Bahnhof. Wenn du sonst nichts hast, bist du dein Baba und dein Gras los. Planlos, nur aus Intuition bring ich die Bretter. Ihr seid Rapper mit ein bisschen Niveau. Alle dealen mit Dope, rauchen Weed und sind broke. Doch ich bin scheinbar hier der Einzige mit Liebe zum Flown. Haze, es ist beängstigend, wie so viele von euch von Kämpfen singen. Obwohl so viele von euch ängstlich sind. Lass es einfach sein, verdammt. Motter, Motter, Bombe. Halten zusammen, schmeißen Fluss in den Pott. Kopfnussmusik. Top, was du siehst. Jukos lieben Tijara. Fick die Polizei. Lass es einfach sein, verdammt. Mittelfinger. 7-6, Digga. Plus für den Block. Ihr Freaks bekommt die Action ab. Motter, Bombe. Smoking Red. Bisschen Mary Jane. Motter, Bombe. Und wenn du keinem was zuleide tust, tut dir hier keiner was zuleide. Es sei denn, wir sind high und wir sind pleite. Und meistens sind wir beides. Und wenn du richtig dumm warst oder richtig Pech hast, hast du auch noch einen von uns beleidigt. 100er Scheine, Homie, zeig sie lieber nicht. Meistens lila Piff, du hast lila Pfeilchen im Gesicht. Meide einfach meine Clique, kein Freund, wir sind Gegner, Homes. Ace ballert Rhymes, 9mm Flow. Hier ist jeder Stone und alle pumpen hier den Plus aus dem Block, weil's die Zuhörer bockt. Ich war schon zu früh, zu getrönt und besoffen, fühl mich gut, aber trotzdem steckt das Fluss in den Socken. Zwei Züge, die Glut leuchtet auf, eine Blüte genügt, nimm die Tüte und rauch. Siehst du grün oder blau, wieso lügen? Vertraust du mir? Schmeiß alles, was du hast, den Müll und dann laufen wir. Nur ein paar versorgen Kunden mit Dock, doch alle sind paranoid wegen den Bullen im Block. Oft aber nicht immer scheiße drauf, wir brauchen Schall und Rauch. Und wenn's sein muss, gleich nach dem ersten einen zweiten bauen. Viel glaub ich nett, ey Keeper hat's raus. Jugos lieben DJ, der Sound, Arabs auch. Mehr als du denkst, ziehen Baba, sind alle drauf. Deutscher, Kanak, Nigger, Kind, Mann und Frau. Wenn sie dich nicht kennen, sind sie link wie die Sau. Also nimm dir was raus von den Bricks, das du kaufst. Gruß an alle, die es stört, die Kanaks, die's berührt. Aber Gruß auch an die Kripo, weil ich weiß, dass ihr das hört. Hey, check, weg am Block, Südweststädter Ort. Kein Respekt, weil mich keiner von euch Drecks Rappern bockt. Rap-Tracks zwischen Nachtschicht und Jage. Frag mich, 7-6, Digga, Haze, sag nix. Obwohl, ich kann's Rap, Bria. Lass es einfach sein, verdammt. Motter, Motter, Bombe. Halten zusammen, schmeißen Fluss in den Pott. Kopfnussmusik, top, was du siehst. Jukos lieben Tijara, fick die Polizei. Lass es einfach sein, verdammt. Mittelfinger, 7-6, Digga, Fluss für den Block. Ihr Freaks bekommt die Action ab. Motter, Bombe. Smoking Red, bisschen Mary Jane. Motter, Bombe.